Solche Dinge in sich zugleich mit ein, die deines Geistes Früchte sein. Des Glaubens Gold, der Weihrauch des Gebets, die Myrren der Geduld sind meine Gaben, die sollst du Jesu für und für zum Eigentum und zum Geschenke haben. Gib aber dich auch selber mir, so machst du mich zum Reichsten auf der Erden. Denn hab ich dich, so muss des größten Reichtums Überfluss mir dermal einst im Himmel wehen.